Drittens, Vertrauen. Eine der wichtigsten Stärken einer Blockchain ist ihr Rückgrat, bestehend aus Mathematik und Kryptographie, welche sich von jedem, unabhängig von Kultur, Religion, Rasse, Geschichte oder Glaubensstrukturen, klar nachrechnen lassen. Auf fast keinem Gebiet einigt sich die Welt so widerspruchslos auf die Fakten wie in der Mathematik. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der ernsthaft geglaubt hätte, dass 1 plus 1 3 ergeben würde oder dass die Quadratwurzel aus 9 4 wäre. Die universelle Sprache der Zahlen gilt im uns bisher bekannten Universum überall gleichermaßen und diese offenen Regeln einer Blockchain bilden den Grundstein für ihr Vertrauen. Gewiss, wenn Leute zum ersten Mal davon hören, ist alles noch ungewohnt und es dauert ein wenig, bis das Fremde gewohnt und vertraut ist. Vielleicht kannst du dich zum Beispiel selbst noch an deine ersten Online-Einkäufe erinnern. Die Kreditkartennummer online einzugeben, erzeugte anfangs sicherlich ein mulmiges Gefühl. Doch heute sind Online-Shops wie Amazon ein fester Bestandteil des täglichen Lebens. Genauso wird es auch mit dem Vertrauen in die Blockchain-Algorithmen sein.